Tanzen, das kann ich doch. Tanzen, das kann ich doch. Flirten, das kann ich doch. Was brauch ich sonst denn noch? Eine wie du es bist, der weiß das ganz gewiss. Und darum sage ich, hoffentlich finde ich dich vor. Je t'aime. Mon amour, oui, je t'aime. Oui, je t'aime.